bleibst du für uns niemand. Und deine Mutter hat's immer gewusst. Yeah. Aus dir wird nichts mehr. Aus dir wird nichts mehr. Und deine Mutter hat es immer gewusst. Aus dir wird nichts mehr. Aus dir wird nichts mehr. Wir sind schwarz. Und deine Mutter hat es immer gewusst. Aus dir wird nichts mehr. Aus dir wird nichts mehr. Wir sind schwarz. Und deine Mutter hat es immer gewusst. Aus dir wird nichts mehr. Yeah. was wir vorhatten? Was ist mit all den kleinen Dingen, die wir uns mal geschworen haben? Was ist mit all den Orten, wo wir noch nie waren? Was ist mit einmal um die Welt reisen? Ein Tag zu zweit mal allein und einfach nur im Bett bleiben. Was ist denn jetzt mit der Zukunft, die vor uns lag? Wir hatten doch Pläne und davon nur viel. Wir kannten die Wege, das geh ich ohne dich. Zurück zu Freunden und Familie und wieder mal das Meer zu sehen. Unser Traum vom Leben ist halt für uns. niemand vorstellen kann. Jetzt bin ich zu spät. Bye. you. Just can't seem to shake. Everything I know tells me that I should.